Byte FM. Es ist 21 Uhr. Was ist Musik? Mit Klaus Walter. Lebende Frauen covern tote Männer. Oder lebendige Frauen covern tote Männer. Gina so sounds so titty up the small checks, party up mooch, 90 velas at round on Tuesday. Real bad, this is snatch, making all the homies mad. Thursday. Popo blind to the poly in the hall by Friday. Where the fuck did Monday go? I'm called to the Spigenbuck show. I'm sitting in a chestnut tree. Who the fuck's gonna mess with me? Girl Loves Me, das ist Soap and Skin alias Anja Plaschk aus ihrem neuen Album Torso. Und Torso ist ein komplettes Coveralbum. Soap and Skin covert sich durch die Popgeschichte, könnte man fast sagen. Sie covert Frauen, aber mehr Männer, wenn ich es richtig sehe. Männer wie zum Beispiel Jim Morrison von den Doors oder Tom Waits. Das überzeugt mich nicht so wirklich, aber das hier hat mich sehr überzeugt, zumal ich das Original gar nicht erkannt habe, respektive nicht so im Kopf hatte, dass mir sofort eingefallen ist, wen Soap and Skin da eigentlich covert. Na, hört selbst. Gina so sounds so titty up, this mouth check, say. Party up, mood, 90 fellas set round on Tuesday. Real bad, dizzy snatch, making all the homies mad. Thursday. Popo blind to the poly in the hole by Friday. FM, was ist Musik? Lebende Frauen covern tote Männer. Der tote Mann, den Soap and Skin gecovert hat, das war David Bowie. Und der nächste tote Mann, den sie covert auf ihrem Album, das ist Lou Reed. Sie covert Pale Blue Eyes. Und wenn ihr euch fragt, wer ist Soap and Skin, dann konsultieren wir mal das Popfachblatt Die Zeit. Manchmal lese ich die Zeit. Ich lese sehr gern die LeserInnenbriefe, vor allem Leserbriefe sind das nämlich, gerne mit Doktor- und Professorentitel unterzeichnet und gerne, na gut, ihr könnt euch darunter was vorstellen. Anja Plaschk, 34, ist eine österreichische Musikerin, in Klammern Soap and Skin, und Schauspielerin. Die Zeit hat so eine Rubrik, in dieser Woche freuen wir uns über. Und in dieser Woche, letzte oder vorletzte Woche war das, freut sich die Zeit über Anja Plaschk und zitiert sie: Manchmal, wenn ich ohne Vorwarnung sprechen muss, falle ich in einen Blackout. Das passiert bei Familienfesten, an der Supermarktkasse und erst kürzlich beim Elternabend meiner Tochter, als wir uns reihum vorstellen mussten. Als ich dran war, schlug mein Herz schon in meinem Hirn und ich war mir sicher, gleich auseinanderzufallen. Ich wusste nicht, was ich sage, ich sah nur die Worte aus meinem Mund fliegen. Dieses Gefühl kommt aus der Urangst, für absonderlich gehalten zu werden. Über viele Jahre hinweg war ich Mobbingopfer in der Dorfschule meiner Heimat. Besonders meine Lehrerin mischte mit. Sie berief eine Konferenz mit allen Eltern ein und meinte, das kleine Mädchen hat den Satanismus in unser Dorf gebracht. Ich bin unglaublich froh, meinen Ausdruck in der Musik und Schauspielerei gefunden zu haben. Sonst wäre ich komplett abgeschnitten von der Welt. Vielleicht covert Soap and Skin Anja Plaschk deswegen auf ihrem neuen Album Torso. Auch ein Mann, einen Toten mittlerweile, der es auch nicht ganz leicht hatte in seiner Jugend. Es gab meines Wissens zwar keinen Lehrer oder keine Lehrerin, die meinte, dass der junge Louis den Satanismus ins Dorf gebracht hätte. Aber es gab Eltern, die ihren Sohn in die psychiatrische Behandlung gaben, wo er dann auch unter anderem mit Elektroschocks behandelt wurde, um ihm die vermeintliche Homosexualität auszutreiben oder diese zu therapieren, wie man damals sagte und dachte und auch machte. Hier ist Pale Blue Eyes und der Autor stellt sich selber vor. Pale Blue Eyes, Words, Music, Lou Reed. Sometimes I feel so happy, but baby, you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on, your pale blue eyes. Linger on. Even when I loved you, linger on. Your pale blue eyes linger on. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountain top. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. If I could make the world is pure and strange is what I see. I put you in the mirror I pulled in front of me. I pulled in front of me. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Skip a life completely. Stuff it in a cup. She said money is like us in time. It lies but can stand up. Down for you is up. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. It was good what waited yesterday, and I do it once again. the fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly, truly a sin. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Linger. Bei FM, was ist Musik? Lebende Frauen covern tote Männer. Soap and Skin covered Lou Reed und Velvet Underground, Pale Blue Eyes. Ihr habt davor Lou Reed gehört, das war eine Demo-Version, eine sehr schöne Demo-Version, wo man gut nachvollziehen kann, was für ein tolles Demo das einerseits ist. Und wenn man das Original dann kennt, also das veröffentlichte Original von Velvet Underground, dann auch nochmal nachvollziehen kann, was daraus geworden ist, aus diesem vielleicht doch ein bisschen unscheinbaren Demo. Und dazwischen eben Soap and Skin mit ihrer Version, die ich auch ziemlich gelungen finde, von Pale Blue Eyes. Und hier zum Vergleich zum Demo, die sozusagen endgültige Version von Velvet Underground, wobei ich euch nicht vorenthalten möchte, was der Spiegel geschrieben hat über Soap and Skin. Auf Torso singt sie mit phänomenaler Hingabe berühmte Lieder anderer Leute. Und dann, ich zitiere, den Velvet Underground Evergreen Pale Blue Eyes im Original von Lou Reed als heitere Anmach-Arie gesungen, verwandelt sie in eine Hymne an die Schönheit der Schöpfung. Okay, also soweit der Spiegel. Also ich habe Pale Blue Eyes in meinem Leben bestimmt ein paar tausend Mal gehört. Aber auf die Idee, das als heitere Anmach-Arie zu bezeichnen, bin ich noch nie gekommen. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on, your pale blue eyes. Linger on. Could make the world as pure and strange as what I see. I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of sometimes I feel so happy, but mostly you. Pale Blue Eyes, ich kann gar nicht genug davon kriegen. Ich könnte eigentlich auch mal wieder eine Folge aus der Reihe Wir spielen immer nur dasselbe machen hier bei Was ist Musik? Da habe ich immer mal einen einzigen Song eine Stunde lang gespielt in so vielen Versionen, wie eben reinpassen in eine Stunde. Mittlerweile hat diese Sendung ja 2 Stunden, dafür nur einmal im Monat. Und bei 2 Stunden, einmal im Monat, wir spielen immer nur dasselbe. Ich weiß nicht so recht. Aber wir spielen jetzt mal so bestimmt eine Viertelstunde dasselbe. Wir hatten 2-mal Lou Reed mit Pale Blue Eyes, einmal die Demo-Version und dann die perfekte Version von Velvet Underground. Wir hatten Soap and Skin und das eben gerade war Marisa Monte, brasilianischer Star, mit ihrer auch sehr speziellen Version von Pale Blue Eyes. Aber ich hätte noch 2 anzubieten, die blassen blauen Augen. Zuerst von The Kills und dann von einer Frau, die in diesen Tagen 60 Jahre alt geworden ist. Mein Gott, wer hätte das gedacht? Und die mit die heutige Sendung angestoßen hat, weil sie nach ewigen Zeiten mal wieder was Neues rausgebracht hat. Aber nicht ihre Version von Pale Blue Eyes. Ihr hört, vielleicht erkennt ihr sie. Jetzt aber erstmal The Kills. Pale blue eyes. Weit FM. Die zwei letzten Mal, Pale Blue Eyes, zuerst The Kills und das eben waren Hole, tatsächlich Hole, mit Pale Blue Eyes, damals auf einer B-Seite versteckt. Damals gab es, gibt es heute auch noch B-Seiten, Singles gibt es ja auch immer noch. Pale Blue Eyes, Hole mit Courtney Love und Melissa auf der Mauer. Und Courtney Love und Melissa auf der Mauer haben sich jetzt tatsächlich zusammengetan für eine neue Aufnahme von einem Song, der durch eine Coverversion eigentlich erst so richtig groß geworden ist in den 80ern, vielleicht frühen 90ern, der aber im Original aus den frühen 70ern stammt. Hier sind Courtney Love und Melissa auf der Mauer von Hole zu Gast bei 070 Shake und Song to the Siren. long afloat on shipless oceans. I did all my best to smile for your singing eyes and fingers. Brought me sing, swim to me, swim to me. Zweimal Song 2, The Siren in Was ist Musik bei FM. Lebende Frauen covern tote Männer. 070 Shake tut sich zusammen mit Courtney Love und Melissa auf der Mauer und covert Tim Buckley. Song 2, The Siren und gerade eben die Version, fast schon Hit-Version von This Mortal Coil. Song 2, The Siren. So eine Abspaltung von den Cocteau Twins. Und in Zeiten, da das neue Album von The Cure weltweit Rekorde bricht und an Nummer 1 geht, selbst in Deutschland erstaunlicherweise, da passt dieser Song To The Siren vielleicht ganz gut von This Mortal Coil. Mir gefällt allerdings das Original dann doch besser. Tim Buckley. Long afloating, shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving. And you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fighting? But now my foolish boat is leaning, broken love, Lord, on your rocks now. Sing, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers? Or should I lie with death my bride? Oh, hear me sing, swim to me. Swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Can you say? I've come to hate my body and all that it requires in this world. Candy said, talk about. I'm gonna watch the bluebirds fly over my shoulder. I'm gonna watch them pass me by. Maybe when I'm older, what do you think I'd see? If I could walk away from me, Candy says, I hate the quiet places Und wir sind schon wieder bei Lou Reed und Velvet Underground. Candy Says, der Song über Candy Darling aus der Warhol Factory, deren Biografie ja auch erzählt wird von Lou Reed in Walk on the Wild Side. Und das Foto von Candy Darling auf dem Totenbett, das berühmte Foto, das ist auf dem Album von Anthony and the Johnsons zu sehen, auf ihrem Hit-Album. Anthony heißt ja schon seit einigen Jahren Anoni und ist nach einer Transition eine Frau. Sie erklärt auch manchmal, wie sie dieses Frausein selbst begreift, wie sie sich begreift. Und Anoni hat jetzt in diesen Tagen einen ganzen Abend bestritten mit Songs von Lou Reed. Candy says, I've come to hate my body and all it requires in this world. Candy says, I'd like to know completely what others so discreetly talk about. I'm gonna watch over my shoulder. I'm gonna watch pass me by. Maybe when I'm older, what do you think I'd see? If I could walk away from Anoni, oh yeah. Oh my god, that is so beautiful. I love the Velvet's original, of course, but Anoni's voice is so haunting. Anoni and Lou Reed did this together some years back on the Julian Schnabel filmed concert of Reed's Berlin album, and it was wonderful to hear the duo. And though I miss Lou Reed, Anoni does a lovely version, kommentiert Curious World bei YouTube, diese wirklich wunderbare Version von Anoni, Candy Says. Ihr hört, was ist Musik? Lebende und lebendige Frauen covern tote Männer. Und wir kommen nicht weg von Lou Reed und von Velvet Underground. Hier sind Sharon Van Etten und Angel Olsen. Da wird's auch wie immer bei Lou Reed und bei Velvet Underground interessant, was die Geschlechterfragen angeht. Und es taucht die Frage auf, was passiert, wenn zwei Frauen wie Sharon Van Etten und Angel Olsen über eine Femme Fatale singen, die sich Lou Reed ausgedacht hat. Just FM. Costume shall the poor girl wear to all tomorrow's and parties? What costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? A hand-me-down dress from who knows where? A hand-me-down dress from who knows to where? To all tomorrow's parties. And where will she go? And what shall she do? When midnight comes around, she'll turn once more to Sunday's clown and cry behind the door. Costume shall the poor girl wear to all tomorrow's parties? Why silks and linens of yesterday's gowns to all tomorrow's parties? And what will she do with Thursday's rags when Monday comes around? And what will she do with Thursday's rags? She'll turn on once more to Sunday's clowns. She'll turn once more to Sunday's clowns and cry behind the door. All Tomorrow's Parties, habt ihr es erkannt? St. Vincent und Thomas Bartlett, ihr hört, was ist Musik heute, unter dem Motto lebende und lebendige Frauen covern tote Männer. Der tote Mann ist immer noch Lou Reed. Und die beiden, St. Vincent und Thomas Bartlett, haben sich da einiges einfallen lassen und das nicht nur einfach nachgespielt. All Tomorrow's Parties Im Original hat ja schon eine damals noch lebende, überraschenderweise damals noch lebende Frau diesen Song von Lou Reed interpretiert, Christa Päffgen, die in Berlin auf einem Friedhof begraben ist, alias Nico, All Tomorrow's Parties, The Velvet Underground. Rags and silks, a costume. 'Cause I see you. einmal I'll Be Your Mirror, zwei Covers von Lou Reed, zunächst von Velvet Underground mit Nico und gerade eben eine Version, die mir sehr gut gefällt, obwohl sie nicht besonders eigenständig ist, um es mal so zu sagen. Sie weicht nicht groß vom Original ab, aber da ist diese Stimme und für die habe ich eine große Schwäche. Die Stimme von Susanna Hoffs von den Bangles, genau, wird gerne mal abgetan als irgendwie leichtgewichtiger Pop, gerne von schwergewichtigen Männern abgetan. Rainy Day hieß damals das Projekt, I'll Be Your Mirror. Rainy Day war so eine Art All-Star-Band, auch ein scheußliches Wort. Sie haben nur ein einziges Album rausgebracht, genau vor 40 Jahren, 1984. Mit dabei waren All-Stars aus Bands wie Dream Syndicate, also Steve Wynn und Carl Precoda, Kendra Smith und die Roback-Brüder von The Rain Parade zum Beispiel und eben Vicky Peterson und Susanna Hoffs von den Bangles. Und das Album war im Grunde ein Coveralbum mit Songs von großen, großen Stars aus den 60ern mehrheitlich, von den Beach Boys und Neil Young, von Alex Chilton und eben The Velvet Underground, von The Who, von Jimi Hendrix und von Bob Dylan. Und damit kommen wir zur Ausnahme von der Regel der heutigen Sendung. Lebende Frauen covern tote Männer. Bob Dylan ist so ungefähr alles andere als tot. Neulich hat er sogar ein Konzert von Nick Cave besucht und sich sehr positiv dazu geäußert. Man muss nicht mit allem bei Bob Dylan und was Bob Dylan sagt zustimmen. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Klammer zwischen Rainy Day und Nico haben wir jetzt zum zweiten Mal. Hatten wir ja gerade bei I'll Be Your Mirror das Original von Velvet Underground und die Coverversion von Rainy Day. Und auf ihrem Album covern Rainy Day auch einen Song von Bob Dylan, I'll Keep It With Mine. Aber ich glaube, sie orientieren sich nicht so an der Originalversion von Bob Dylan, sondern an dem Cover von Nico aus ihrem wunderbaren Album Chelsea Girl von 1967. Und wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht und wenn der Gossip rund um dieses Stück stimmt, dann hat Bob Dylan dieses Stück geschrieben, um Nico zu beeindrucken, um Nico zu beeinflussen, um Nico für sich zu gewinnen möglicherweise. Das haben ja viele getan, Songs für Nico zu schreiben, um Nico für sich zu gewinnen. Das wäre eine eigene Sendung wert. Naja, egal. Jedenfalls haben Rainy Day das gecovert und die Version von Nico ist auch ziemlich zauberhaft. Save you anytime. saying leaves at 10:30. But it'll be back tomorrow same time again. The conductor, his spirit still stuck on the line. But if I could save you any time, come on, give it to me, I'll keep it with search bay at any cost, but how long, babe, can you search for what's not lost? Everybody will help you. Some people are very I think I'm odd if I say I'm not loving you for what you are, but for what you're not. Everybody will help you discover what you set out to find. With my Ja, da habe ich doch noch eine dritte Version gefunden beim Rumsuchen nach Versionen und beim Rumsuchen nach lebende und lebendige Frauen covern tote Männer, bin ich auf lebende Frauen covern Bob Dylan, der ja noch lebt, gestoßen und auf I'll Keep It With Mine, das ihr zweimal gehört habt, wie angekündigt, zunächst von Rainy Day und dann von Nico und dann eben nochmal. Ich bitte, meine Retromanie in dieser Sendung heute zu entschuldigen. Irgendwie ist mir danach oder war mir danach bei der Auswahl. Danach eben Dean and Britta, I'll Keep It With Mine, aus einem Album, das auch diese Connection Velvet Underground und Bob Dylan nochmal betont. The 13 Most Beautiful Songs for Andy Warhol's Screen Tests Volume 2. Und bekanntlich war ja auch Bob Dylan ab und zu in der Factory von Andy Warhol zu Gast. Und ist da wahrscheinlich auch Nico mal über den Weg gelaufen. Schluss jetzt mit der Velvet Underground Connection. Auf das Geschäftsmodell lebende Frauen covern tote Männer setzt offensichtlich auch die Serie Bad Sisters. Ich kenne die Serie nicht, aber ich kenne die Frau, die dort mit Covers sozusagen die Signatursongs liefert. Sie heißt PJ Harvey und sie covert einen Mann, der gerne als Womanizer bezeichnet wird. Auch so ein scheußliches Wort. Sein Name ist Leonard Cohen und dessen Song Who by Fire hat PJ Harvey für die erste Staffel von Bad Sisters gecovert und für die zweite, die aktuelle, hat sie einen Song gecovert, der zu Tode gecovert wurde, eigentlich schon, auch uneigentlich, den ich aber trotzdem spielen will, weil er irgendwie reinpasst. Er kommt von einer Band, die erst nach dem Tod ihres Sängers richtig berühmt wurde, nach dem Suizid wohlgemerkt ihres Sängers. Und dieser Suizid wurde auch interpretiert als sozusagen Vollendung des Werks oder als konsequente Weiterführung des Werks. Alles ziemlich problematische Zuschreibungen. Ihr ahnt vielleicht, von was ich rede und von wem ich rede. Hier kommt PJ Harvey und Love Will Tear Us Apart im Original von Joy Division mit Ian Curtis. Zweimal PJ Harvey covered, tote Männer. Love Will Tear Us Apart, da covert sie Joy Division und das eben Who By Fire im Original von Leonard Cohen. Einer von vielen Songs von Leonard Cohen übrigens, der mit seinem Jüdischsein zu tun hat. Darüber hat Kaspar Battegei geschrieben in seinem Buch Judentum und Popkultur, ein Essay. Ist schon ein paar Jahre alt, immer noch sehr zu empfehlen. Er beleuchtet da diesen Zusammenhang sehr ausführlich und vor allem am Beispiel Leonard Cohen. Und Leonard Cohen ist weiterhin ein Thema für Kaspar Battegei. Sein neues Buch heißt Leonard Cohens Stimme und behandelt nicht nur seine Stimme, sondern einiges mehr. Der Cohen-Verehrer Kaspar Battegei geht der Anziehungskraft des Sängers und seiner Stimme nach, taucht ein in die Biografie und erklärt die Hintergründe legendärer Songs, in denen sich Ironie und Pathos perfekt verbinden, so steht's auf dem Cover. Leonard Cohens Stimme, Kaspar Battegei. Und Leonard Cohens Stimme hört ihr gleich nicht, aber irgendwie doch. In einer ziemlich gespenstischen Version eines seiner berühmtesten Songs, Chelsea Hotel No. 2, interpretiert von Lana Del Rey, und dann kommt eine Männerstimme da rein, die sehr nach Leonard Cohen klingt. Sie gehört Adam Cohen, dem Sohn von Leonard Cohen. Auch so ein Schicksal, Söhne berühmter Popstars. Aber das ist eine andere Geschichte. Lana Del Rey also covert Chelsea Hotel No. 2, ein Song inspiriert von einer Liebesnacht, sagt man so, auch so ein komisches Wort, von einer Nacht, die Leonard Cohen in eben diesem Chelsea Hotel No. 2 in Manhattan verbracht hat mit Janis Joplin und in dem die berühmt-berüchtigte Zeile vorkommt, She was giving me head in an unmade bed, also sie gab ihm einen Blowjob in einem ungemachten Bett. Und dann kommt auch noch die Zeile, We are ugly, but we have the music. Janis Joplin war alles andere als angetan davon, dass Leonard Cohen öffentlich gemacht hat, dass es sich um sie handelte, die da diesen Blowjob gegeben hat und vor allem über dieses We are ugly, but we have the music. Leonard Cohen hat das später öffentlich bedauert, dass er das gesagt hat. Und vor dem Hintergrund dieser Geschichte kommt zum Schluss ein Song, der keine wirkliche Coverversion ist, der mir auch musikalisch nicht besonders viel sagt, der aber sehr speziell ist. Es ist nämlich so eine Art Fortschreibung von Chelsea Hotel No. 2, heißt auch Chelsea Hotel No. 3, kommt von Anna B. Savage. Und sie befindet sich in einem Zimmer im Chelsea Hotel und hört nebenan im Zimmer den Song Chelsea Hotel No. 2 und schreibt dann die Geschichte dieser Begegnung und dieses Blowjobs weiter aus ihrer Perspektive. Dies war Was ist Musik? Mein Name ist Klaus Walter. Diese Sendung heißt Was ist Musik? Weil die Antwort darauf ist alles. I remember you well at the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. And those were the reasons, and that was New York. We were living for the money and the flesh, and that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. But you got away, didn't you, babe? You just turned your back on that crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that driving around. I remember you well at the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me he would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. But you got away, didn't you, babe? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. Well, I don't mean to confess that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well at the Chelsea Hotel. That's all, babe. I don't even think of you that often. Giving me head on my unmade bed, so I tried to stay focused. But with Chelsea Hotel number 2 playing in the other room, I giggle, my mind runs away. With me, Chelsea Hotel number 3. Tell him I also don't know how to please myself. Taught that it was secondary to envy, so I first came when I was